Neulich saß ich etwa mit zwei Damen der Münchner Schickeria beim Abendessen. Zwischen uns stand eine Käseplatte. »Ach, mein Sohn ist fast in Ihrem Alter«, sagte eine der Damen. Ihr Sohn studierte Jura und war 5 Jahre jünger als ich. Und natürlich folgte die Frage, die immer folgt, wenn man als 25-Jährige mit deutlich älteren Menschen smalltalkt. »Was machen denn Ihre Eltern?« Nicht aus Böswilligkeit, sondern aus dem Bedürfnis nach Identifikation heraus. Meine Antwort ruft meistens Anerkennung für das hervor, was als meine Leistung gesehen wird. Das war sicher nicht leicht für Sie. Wie großartig, dass Sie sich da durchgekämpft haben. Ein Redakteur sah mich mal nach Veröffentlichung eines Textes mitleidig an und sagte, du hast dich ja wirklich an den Haaren aus dem Sumpf gezogen. Ich komme nicht aus einem Sumpf. Ich musste mir keinen Schlamm aus den Haaren waschen. Ich komme aus einem Haushalt mit liebenden Eltern. Was mich anders macht, ist, dass ich aus einem armen Haushalt komme und nach meinem Masterabschluss angefangen habe, in einem Job zu arbeiten, dessen Stundenlohn weit über dem Mindestlohn liegt. Statistisch mag das wundersam sein. In meiner persönlichen Wahrnehmung und in der Erzählung, die meine Eltern mir schon als Kleinkind für mein Leben mitgegeben haben, war aber immer klar, dass ich studieren und arbeiten werde. Für andere Menschen hingegen bleibe ich ein Exponat in einem Museum, ein Wesen aus der Tiefsee mit komischen Farben und langen Tentakeln, die ich unter schwarzen Kleidern verstecke.